Der Sprecher des Konsultativrates für nationale Aussöhnung gab am 7. August eine Erklärung ab. In der Erklärung hieß es: Nach der räuberischen Forderung der USA, die um jeden Preis die Verstärkung der auf die Selbstverteidigung gerichteten Atomstreitkräfte der DVK verhindern wollen, wurde die Sanktionsresolution des UNO-Sicherheitsrates Nummer 2371 verabschiedet. Gleich danach lässt das Blaue Haus Südkoreas zuallererst unverschämte und arrogante Äußerungen fallen. Es meinte, es sei wichtig, dass die Resolution mit einmütiger Zustimmung rasch angenommen worden sei. Es sei besonders von großer Bedeutung, dass sich China und Russland auf die Sanktionen geeinigt hätten. Die Beamten des südkoreanischen Außenministeriums sprachen böswillig, durch die Verabschiedung dieser Sanktionsresolution werde das Deviseneinkommen vom Norden zurückgehen. Es sei von praktischer Bedeutung dafür, die Geldsendungskanäle für die Entwicklung der Atomwaffen zu sperren. Es würde dem Norden einen ernsten Schlag versetzen. Und die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-hwa, die zurzeit die Philippinen besucht, sagte arrogant, dass sie die erfolgreiche Verabschiedung der UNO-Resolution hochschätze und sich dafür bedanke. Zudem bringt das südkoreanische Außenministerium durch den Kommentar seines Sprechers unbesonnene Behauptungen vor. Darin wird unterstrichen, es begrüße die Annahme der UNO-Resolution Nummer 2371. Der entschiedene Wille der Völkergemeinschaft dazu, dem Norden die Entwicklung der Atomwaffen und Raketen niemals zu erlauben, sei erneut bestätigt worden. So unterstützt die südkoreanische Regierung aktiv die Sanktionsresolution der USA gegen die DVRK. Dadurch ist es deutlich ans Licht gekommen, dass ihre Propaganda für Dialog bloß eine betrügerische Rede gewesen ist und dass sie die DVRK nicht als Landsleute, sondern als Feinde betrachten will. Die südkoreanische Regierung, die der Tendenz der Zeit zuwider wiederholt unverantwortliche und unverschämte Äußerungen fallen lässt, wird sicher dafür ganz schwer büßen müssen.